1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und zu einer Show, der ich heute mal so etwas wie ein Intro voranstellen möchte. Grund ist der Charme von Lily Allen, vor dem ich einmal mehr hier wieder restlos kapituliert habe. Seit ihrem neuen Album It's Not Me, It's You. Daraus fange ich mal an hier mit dem Titel I Could Say. Chip on my shoulder. Since you've gone, as I dripped over cliffs. The sunset, yes, it's me and myself. I needed a rest. The windows down, breathing deep in my chest. Used to feel hopeless, now I feel so rare. Seats lean back, can't see my chair. See my eyes reflecting the sky. I feel so divine, giving thanks I'm alive. Cause we came a long way since our days in the A. Sleepless nights, was trying to get right. Now I just glide, wind in my sails. I toast to the ocean, she balanced my scales. West coasting, got the breeze in my left. Believe in me, black wind, life do you rack. Stay focused, true indeed it's a fact. When them hard times come, love will bring you right back. When life brings trouble, chase models as if it's all live, prime time, the Apollo, mighty big deal, too many can't swallow, the pain got them tripping off things, feeling hollow, weight on my brain, spitting my slang, cause I don't wanna go insane, I'm forward on my mission, now I'm deep in the game, got my speakers on black while I'm switching the lane, stay low pro, Kimpo, started out at Kinko's, 10 years later, out to Vegas on a G4, the seats bucket when we puff pass, passport to my luggage, got my beats on smash, attitude of a winner, that's some DMA. So it feel like a summer anywhere that I lay. Ay, it's CA to the day that we out. Stay strong through the struggle, that's what life is about. When life brings trouble, Live 4. Das hier ist das neue Album des amerikanischen Duos Zion Ai, The Takeover. Zion Ai übernehmen wieder mit einem wirklich kraftstrotzenden Werk voller Fantasie, Drum and Bass Attacking, Booming Pop wie hier, Beilefunk Tracks, das ganze große oben drüber heißt Hip Hop. The Takeover, neues Album von Zion Ai. Brush. Those who are and those who ain't fun. They think that we all sell or take drugs. We're entertainers, officer, it ain't us. Took us to the station to take mugs. I know my rights, sir, we ain't mugs. Pressing newspapers, dictate us. Same pressing newspapers, dictate us. The streets murdered my uncle, they murdered my friend. If I murder, then I never murder again. But that would make me the murderer again. Then I get locked up and never heard of again. Write words with a pen and I vent for my music. If I ever carry my gun, I'll use it. So I never carry my gun, cause true. If I see enemies, I'll spaz and lose it. I was with the G's, free like a gang that wore the police. The difference between them G's and we, they fight for peace, but we fight for a peace. Some kids in Ghana don't get a fair deal. They're robbing still to eat, cause they're ill. Chicken in Britain, they've got the street kids chubby, out of shape, cause they don't eat square meals. Well, you know about gangster life. I know when I grab that mic, I'm still with people that have that life. I'm still with people that bang for stripes. I'm still with people that serve them fees. Move keys like a pianist from early teens. They live like Santa with snows and a wish list. Nobody wants a cold turkey at Christmas. and it was on the run from the back. What you know about guns for life? Them boys, the boys, they rub my and fight. Them boys, the boys, they show boys a poison. And it was on the run from the fashion. What you know about guns for life? Them boys, the boys, they rub guns and life. Them boys, the boys, they show guns at night. And it was on the run from the back. What you know about guns for life? Them boys, the boys, they rub my and fight. Them boys, the boys, they show boys a poison. And it was on the run from the fashion. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, wir sind hier bei 1 Live 4. Wir haben eben gehört die Two Fingers. Hinter diesem Duo steckt der Breakbeat-Virtuose Eamon Tobin, der sich bei dem gerade gehörten Track natürlich ziemlich zurücknimmt, und sein Kumpel Joe Doubleclick Chapman, die beiden verstärkt um den Rapper Sway aus Tottenham. Das Ganze eben gehört ihm im MLK Remix. Hier im Hintergrund, das ist einmal mehr Code 9. Ich bin mir sicher, es wird einmal mehr ein Code 9 Jahr auch in diesem Jahr. Wir hören ihn hier zusammen mit LD, gleich mit einer älteren Nummer. Beide Tracks gehen so ein bisschen in einen Bereich des verwinkelten, gebrochenen Dubstep Tech House, den die Engländer seit einiger Zeit, wenn solche Tracks kommen und sie kommen verstärkt, kurz als wonky bezeichnen. Und ein Meister der wonky Musik ist dann Zombie, den ich nach dem gleichfolgenden Code 9 Track auch hier gerne ins Spiel bringen möchte. Dubstep-Musik gewissermaßen an der Schwelle zur Hausmusik. Das hier ist Zombie, eben schon angekündigt. Neuerer Titel von ihm, The Lie. Davor zwei Tracks mit Code9-Beteiligung. Der letztere davon für mich ein Klassiker. Kein Track war zur Zeit, als er rauskam, so schnell, so abtempomäßig wie Code9 zusammen mit Badawi, Den of Drums. Und davor Code9 zusammen mit LD, neuer Track Bad gehört. Gleich kommt hier, ich muss mal gleich schauen, der Track hier ist gleich drüber. Gleich kommt hier eine Zusammenarbeit zwischen dem jamaikanischen Sänger Horace Andy und Ashley Beadle. She's a two-way traffic. I love this girl with all my heart. I never knew she would be readable. She had a secret I never knew. What is hidden in the dark must come to light. She loved red light, she loved green light. She even break the amber light. Night and day she lived a double life, like secret agent, oh, Sylvian. She's a beautiful woman. She treats me like a king. I love her too, my heart and soul. I love that crow, crow, crow. She had a secret I never knew. When I found out, my heart turned blue. Like the fire, she burned me true. And so I know her love wasn't true. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's so deadly, she's so deadly. I couldn't believe what she did to me. She's so deadly, she's so deadly. Heart like stone, cold, cold, cold, cold. Oh, there's one man, one day. Coming like a fox, strike like a snake, stay like a bee. Ooh, yeah. I love this girl with all my heart. I never knew she would tear it apart. She had a secret I never knew. What is hidden in the dark must come to light. She loved red light, she loved green light. She even wake the amber light. Night and day she lived a double life, like secret agent, oh, oh Sylvian. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's a two-way traffic. She's so deadly. She's so deadly. Heart of stone, cold, cold, cold. She's so deadly. She's so deadly. Like a snake, sting like a bee. She's so deadly, so deadly. She's so deadly, so deadly. Heart of stone. She's so deadly, so we'll be right back. We'll be right back. 1Live4. Diese Signale, hinausgeschickt ins ewige Eis des 1Live-Sektors, stammen vom Detroit-Label Echo Space, das mit dieser Aufnahme von Intrusion, seinem Namen einmal mehr natürlich alle Ehre macht. Intrusion ist Stephen Hitchell und veröffentlicht jetzt seine Little Angel EP mit 3 überragenden Tracks, von denen 2 vokalisiert sind. Von, Paul Saint-Hilaire. Ich kenne ihn immer noch unter Tiki Man, aber er, der in Berlin schon lange lebt, darf sich so aus rechtlichen Gründen nicht mehr nennen. Deshalb sein bürgerlicher Name Paul Saint-Hilaire. Aber wie gesagt, Intrusion ist hier das entscheidende Stichwort und der Titel, den wir hören, A Night to Remember aus der Little Angel EP. Einen kleinen Break mache ich hier. Den gerade gehörten Titel wollte ich eigentlich an anderer Stelle spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn versehentlich hier reingedroppt. Und beim Zuhören, nachdem ich mich sekundenlang so ein bisschen für mich geärgert hatte, gemerkt, das macht überhaupt nichts. Man kann den überall spielen. Man wiegt sich so schön im Schritt zu geraden Beats, wie eben gehört. Und plötzlich kommt dann sowas. Man dreht sich um und denkt, hallo, was ist das? Eine Form futuristischer Musik, so leicht dahergesagt. Aber was heißt das eigentlich futuristisch? Für mich von der Wirkung her oft befremdlich und auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht verstehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie oft bin ich in den letzten 2 Jahren über Tracks von Flying Lotus gestolpert, die ich auf Anhieb nicht verstanden habe. Ihre Verschachtelung, ihre merkwürdige Architektur, dieses körperlos entrückte, so als könnten wir Menschen, wenn man das mal analog denkt, ohne Knochen, ohne Rückgrat uns bewegen so und trotzdem würde uns alles gelingen. Es ist wirklich famos, wie Flying Lotus solche Atmosphären auch in aller Kürze, 2,5 Minuten schaffen kann. Wobei er nicht der Urheber des gerade gehörten Tracks ist. Urheberschaft geht an das Paar The Long Lost aus Miami. Das sind Alfred und Laura Darlington, die den gerade gehörten Track Woe Begun jetzt soeben auf Big Dada, dem Unterlabel von Ninja Tune, veröffentlicht haben. Aber ich habe ihn hier natürlich, weil ich auf den Mann fliege, im Flying Lotus Remix gespielt. Und auch hier will ich Code 9 wieder ins Spiel bringen, denn er ist der Mann, der insbesondere der britischen Öffentlichkeit diesen Mann Flying Lotus aus Los Angeles nahegebracht hat. Code 9, der wie ein Radarsystem alles Ungewöhnliche erfasst und versucht zu multiplizieren, zu kommunizieren und auch in seine eigenen Arbeit mit einfließen zu lassen. Davor haben wir einen wunderschönen Dieben House-Track gehört von Mick Rubin. Mauna Loa heißt er und erscheint in Kürze auf dem tollen deutschen Label. Ich mach's einfach mal so salopp kurz. Musik gewinnt Freunde. Jetzt kommt, wir haben noch 5 Minuten Zeit, ein Track von Alien Entertainment. Wer das sein mag, weiß ich im Moment noch nicht. Full Speed Ahead kommt mit einer Latte von Remixen. Und wie üblich gehe ich hier, wann immer ich seinen Namen sehe, zunächst auf seine Version. Hier kommt Matt Flores mit seinem Garage Dub Joint. Alien Entertainment Full Speed Ahead im Matt Flores aus Düsseldorf Remix. Facelift. Infos mit Jörg Jassen um 23 Uhr. Wirtschaftsminister Gloß kann sein Amt abgeben. Mehr als 100 Todesopfer in Australien und das Wetter mit Schneeschauern. Bundeswirtschaftsminister Gloß darf zurücktreten. Darauf hat er sich bei einem Treffen mit der CSU-Spitze in München verständigt. Der Name seines Nachfolgers soll erst morgen offiziell bekannt gegeben werden. Es gibt offenbar zwei Kandidaten. Die Deutsche Presseagentur will erfahren haben, dass der bayerische Finanzminister Fahren schon neuer Wirtschaftsminister wird. Die Münchner Abendzeitung hatte zuvor berichtet, dass CSU-Generalsekretär zu Guttenberg das Amt übernehmen soll. Bei den Wald- und Buschbränden in Australien sind nach Polizeiangaben bereits mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Es ist die schwerste Brandkatastrophe, die Australien je erlebt hat. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens. Dort sind hunderte Häuser zerstört worden. Eine Fläche von der Größe des Saarlands ist verbrannt. Dutzende Brände sind außer Kontrolle. Wegen starker Winde und der großen Hitze können die 30.000 Helfer kaum löschen. Der iranische Präsident Ahmadinejad bekommt bei den Wahlen im Sommer prominente Konkurrenz. Ex-Staatschef Khatami hat seine Kandidatur angekündigt. Er war von 1997 bis 2005 an der Macht und gilt als Reformpolitiker. Er will keinen islamischen Gottesstaat, sondern eine islamische Demokratie umsetzen. Im Iran werden Khatami gute Chancen eingeräumt, die Wahl im Juni zu gewinnen. Vor 4 Jahren hatte Ahmadinejad ihn allerdings als Präsident abgelöst. Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga wieder der erste Verfolger von Spitzenreiter Hoffenheim. Bayern schlug Borussia Dortmund am 19. Spieltag mit 3:1 und ist jetzt wieder Zweiter. Trotz vieler Münchner Möglichkeiten fielen die entscheidenden Tore erst in der Schlussphase. Die schlechte Chancenverwertung war Nationalspieler Bastian Schweinsteiger egal. Manchmal fällt das Quäntchen Glück vielleicht nicht, also ich auf den Kopf oder auf den Fuß. Und wir haben dann unsere Tore gemacht und sind froh, dass wir 3 Punkte haben. Energie Cottbus steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Lausitzer besiegten Hannover 96 mit 3:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht nur vereinzelt Schneeschauer, morgen früh dann mehr Weiß von oben, besonders westlich des Rheins. Die Straßen können dann glatt werden. Die Temperaturen erreichen morgen in Arnsberg höchstens 5 Grad, in Bochum und Meerbusch werden es bis 6. Am Dienstag regnet es oft, bei maximal 8 Grad. Stauschau. Nichts los. Eins live. 4. Okay, ich möchte mich bei dieser Gelegenheit hier jetzt zunächst verbeugen vor einem Mann, der mir wie kein zweiter die Geschichte dieses Planeten griffiger erklärt hat, als jeder andere das vermutlich tun könnte. Die Rede ist von Lux Interior, dem großartigen Mann und Kopf neben Poison Ivy, der Trash Rockabilly Rock'n'Roll Band The Cramps, der vor wenigen Tagen im Alter von 62 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Wie sagte Lux Interior mir vor vielen, vielen Jahren in einem Interview, am Anfang war das Chaos, dann kam die Atombombe, dann kamen die Comics, dann der Rock'n'Roll und dann die Cramps, mit denen es hier zunächst weitergeht. Down. And your pussy, do the dog. And your pussy. I'm 1Live 4, eben nach den Cramps, Genius, Stammgast hier innerhalb der letzten Wochen von 1Live 4 mit seinem Titel Yellow Tail. Es gibt eine ganze Reihe junger amerikanischer Techno-Produzenten, die es auf einigen Umwegen mittlerweile nach Berlin verschlagen hat. Zur Clique von Seth Troxler, der hier in den letzten Wochen diverse Male lief, gehört zum Beispiel auch aus St. Louis kommend Andrew Ressi, der sich als Künstler Butane nennt und jetzt hier einen Titel in Kürze veröffentlicht, der so ein bisschen, wie könnte man sagen, so dicht gedrängte Kellerdiskothek vielleicht verkörpert. Mutations heißt der Track, der sehr freak out, hier und da so ein bisschen kaputt daherkommt, mir ausgesprochen gut gefällt. Butane, Butane geschrieben mit dem Titel Mutations. Ich möchte auf ein Gespann zurückkommen, das ich vor einer guten halben Stunde etwa schon gespielt habe, nämlich den britischen House-Producer Ashley Beadle, der schon so lange Musik macht und durch verschieden gefärbte Passagen gegangen ist, der sich unter anderem auch mit Herbie Hancock beschäftigt hat, dessen Liebe und Vorliebe für Reggae-Musik mir bisher zumindest nicht so geläufig war, der aber ein wirklich tadelloses Album zusammen mit dem Reggae-Sänger Horace Andy jetzt vorlegt. Horace Andy, bekannt geworden unter anderem durch seine häufige Zusammenarbeit mit Massive Attack. Wer mal das Glück hatte, ihn zusammen mit Massive Attack zu sehen, wie mir das vor einigen Jahren gelungen ist, auf dem Hurricane Festival am Ende eines Tages, als die Sonne ganz versank, das waren Momente, die sich mir auf immer und ewig, muss ich ehrlich sagen, eingeprägt haben. Horace Andy, Ashley Beadle, Inspiration, Information, ihre Zusammenarbeit, die nur wenige Tage währte, haben sie ausgedehnt auf Albumlänge, das heißt so Inspiration, Information. Zwei sehr hübsche Coverversionen sind drauf, ein Track von Bob Marley und einer von den Rolling Stones. Die Stones-Fans selber haben diesen Titel immer gehasst, aber es ist typisch, dass ausgerechnet solche Sidesteps, solche etwas ungewöhnlichen Titel, später dann auf ganz anderem Wege Karriere machen. Klar, von welchem Titel ich rede, Angie. Angie, just from here. Dico basta alla mente, va abbastanza bene, was ganz normal. Aber ich kann okay, now I tell the mind, calm down, slow down a little, you're moving too fast, a little more calm, more relaxed, that mind just going too fast. I say, calm down. La mia mente è troppo veloce. Allora dico, calma, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, das hier ist ein Track aus dem neuen Album von Josh Wink aus Philadelphia. When a Banana Was Just a Banana heißt sein Album, Dolphin Smack, daraus. Davor haben wir das Lissabon-Produktions-DJ-Kollektiv-Trio, sollte ich genauer sagen, es sind drei Leute, Buraka Soms Sistema gehört, das für viele von uns wie aus dem Nichts jetzt in den nächsten Tagen, in dieser Woche, so sollte ich genauer sagen, mit seinem Album Black Diamond debütiert. Ein Album voll partyesker, sehr afrikanisch geprägter Rhythmen, wie das eben zu hören war, voll auch mit Stimmen unter anderem von MIA oder auch von Kano aus England. Und einer meiner Favorite Tracks, der Jungle Track, wie ich ihn nenne, den habe ich gerade gespielt, Kurum, ein Titel, der uns für mein Gefühl tatsächlich in den Dschungel führt. Davor habe ich gespielt den Jonathan Richman, der bei Konzerten in Spanien feststellte, dass man dort kaum seine Platten spielen kann, herging und ein sogenanntes spanisches Album aufgenommen hat. Cosi Veloce ist der Track, den ich daraus gespielt habe, aus diesem Album, dessen Titel ich kaum auszusprechen wage und vermag. A que venimos sino a quea? Eine Frage muss das offensichtlich sein, so das Album von Jonathan Richman. Bühne frei für Josh Wink hier. I'm comes out, I don't know, I might have said it. I was kinda gone and light headed. My jacket kinda fresh, bright red. And as usual, my pants tight, threaded. It seems like everybody dressed tight now, and I just want my credit. Don't get it twisted or dreaded. I am the king and will not be headed to the mall no time soon, brethren. Being broke made my head hurt, so I need the bread or an Excedrin that'll only get my engine revving. While y'all on 10, I'm on 11. I'ma make the news be on it sitting. Matter of fact, I'm on this very second. I'm in first and y'all in second. And this verse only add to the freshness. Call in the club, tell them add to the guest list. What you think? Way more bitches. I can never be too big for my britches. Y'all motherfuckers know who this is. I'm gifted. Merry Christmas. Merry Christmas. Don't stop, get it, get it. new school era where we go to next. The makeup creator of perfection with cuts blends to the heat. Live 4. Ganz sprachlos will ich die Zeit bis Mitternacht hier nicht verbringen. Ich hatte in der letzten Woche noch über ein neues Album des Amerikaners Diplo, dieses Mannes hinter den Kulissen, spekuliert. Und wie ich gestehen muss, mich zum Teil verspekuliert. Tatsächlich gibt es ein neues Album von Diplo, nicht aber mit neuen Arbeiten von ihm. Vielmehr handelt es sich um eine Selektion bisheriger Sachen von ihm. Größtenteils sind das Remixe zwischen Block Party, MIA, Peter, Björn & John und vielen, vielen anderen. Durchsetzt mit einigen wenigen eigenen Tracks, zu denen der gerade gespielte Newsflash zum Beispiel gehört, zusammen mit der Sängerin Sandra Melody, der bereits aus aus dem Jahr 2004 datiert und aus meiner Sicht einmal mehr zeigt, wie sehr Diplo mit seinen synkopischen, gebrochenen Booty-Elektro-Brasil-Funk-Tracks im Grunde vor 5 Jahren schon gewissermaßen vor der Zeit gewesen ist. Vor Diplo habe ich im Grunde ähnliche musikalische Baustelle einen erneuten Track aus dem Album von Zion I gespielt, The Takeover, mit dem Track DJ DJ. Und davor, auch das will ich natürlich hier erwähnen, das amerikanische Duo NASA, North America, South America, also NASA, wenn man so will, 2 Typen aus Kalifornien, von denen ich noch nie gehört habe, Squeaky Clean und DJ Siegen, die vermutlich das Collabo-Album des Jahres jetzt schon herausgebracht haben, mit stimmlichen Beiträgen, unter anderem Oldschool-mäßig von KRS-One, von David Byrne, von den Talking Heads, aber auch eben gehört im Track Kanye West, Santo Gold und Lücke Lee. Ein wirklich aufregendes Album zwischen zeitgenössischen Tracks und oldschooligen Sachen, früher und moderne, wenn man so will, The Spirit of Apollo von NASA. Hier im Hintergrund, das ist Milton Jackson, Another Fine Mess, und ich würde mich freuen, wenn ihr gleich nach den Infos hier noch mit am Start seid. Cooldown, Ladies and Gentlemen, habe ich mir gedacht für die Zeit hier nach Mitternacht. Und da kommt mir ein Track, an dem Chromestar die Hand hat eigentlich wie gerufen, weniger verkurvt und wicked verdreht, wie das üblicherweise bei ihm der Fall ist. Vielleicht liegt es an seinem Partner hier bei diesem Track, der ihn vielleicht so ein bisschen im Zaum hält, F1. F1 und Chromestar mit einem sehr, sehr schönen, wie ich finde, Reggae-Stepper. Hier kommt Mo Fire. Ja, mit der Lisa. We'll be right back. for me. Wir sind ja bei 1Live 4. Ich habe versucht, einige Tracks mal hier halbwegs organisch, bei zwei ist mir das leider überhaupt nicht gelungen, so ein Mist, in einer Linie zu spielen. Zunächst angekündigt F1 und Chromestar mit Mo Fire. Dann kam etwas holprig dahinter gespielt Perverlist mit Gather, hier schon häufig gelaufen. Dann kam eine wirklich wunderschöne EP mit vier sehr smoothen, ambient geratenen Dubstep-Tracks, viele Strings, sehr weich das Ganze, von Illegal Subs. Da habe ich den ersten Titel gespielt von insgesamt vieren. Danach habe ich gespielt einen Drum and Bass Producer, der mit Untitled, einem Titel, den ich eben gespielt habe, erstmals, wenn man so will, Dubstep-Terrain betritt, nämlich Breakage, der aber ja auch in seinen Drum and Bass Tracks schon immer eine sehr starke Dub-Affinität aufgewiesen hat. Und danach habe ich Narcossist gespielt mit Brother Creeper. Diese fünf in einer Linie und gekrönt gewissermaßen gerade von einem ausgesprochen abstrakten Piece, das man vielleicht schon als Post-Dubstep bezeichnen kann. Das knistert, da wechseln die Beats. Das ist Mount Kimby. Das sind zwei Leute. Der eine heißt Kai, der andere Dom, und auf dem Label Hot Flush von Scuba, der sowieso ein absoluter Vorwärtsdenker ist, ist ihre EP mit ebenfalls vier Tracks erschienen, von denen ich jetzt einen gespielt habe, und erlaubt einfach mal zu später Nacht. Ich finde das so großartig, dieses Mount Kimby Vinyl, dass ich es, während ich hier rede, einfach mal umdrehe. Es hat keinen expliziten Titel. Die A-Seite wird eröffnet von Maybes. Mag sein, dass das auch der Titel der EP ist. Ansonsten sind vier Tracks drauf. William habe ich gespielt und würde jetzt einfach gerne mal hergehen und ein weiteres Meisterwerk aus diesem Album spielen. Das geht ganz leicht. Die Nadel liegt schon auf. Und wir hören einen weiteren Titel von Mount Kimby. Müsste jede Sekunde losgehen. We'll be right back. Stage fright is proof that nothing's right. A bird calls on the morning of a hopeless, sleepless night. In from the outside is a worm that just slithers on in blindness. If you convert or you learn, stay low, careful as you go. You are not yourself tomorrow morning. And who would ever dream that a laptop and caffeine could leave you colder than the voice inside an answering machine? You don't ever leave the phone. You think your work is done, but then you still have to get on. 23, do you remember me? We went to school together, but that's ancient history. Stay long, careful as you go. I have never been so frightened. I did not count on getting close. Keep cheer, the end is drawing near, and I will be with you before you know. Learn, man, I am dead beat. I really need to eat. The old man walked okay, but then we tied him round his feet. And she reads my emails back home in New South Wales. I have a feeling someone disbelieving. Street fighting, I'd really like to know. Stay put, shelter here a bit. I will be with you before you know it. Hey, too late to act like you don't know me. Didn't save you then, won't save you now. Too late to act like you don't know me. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, 1, 3, 4. Ich gebe zu, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Musik, ohne dass ich hier ein paar klärende Worte verloren habe. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen die Stimmung stehen lassen. Wir hatten gehört zwei Tracks von Mount Kimby. Danach kam ein Duo aus New York, dessen Album Dance Mother auf verschiedenen Säulen fußt. Die beiden von Telepath haben einerseits sehr klubbige Rhythmen, die aber soundmäßig so ein bisschen hier und da mit Trauerrand versehen werden. Ich habe sie schon mal, und da bin ich nicht der Einzige, mit dem 4AD-Sound der 80er Jahre Cocteau Twins so ein bisschen verglichen. Dazu kommen sehr eigene Harmoniewege, die beiden von Telepath beschreiten und die sie teilweise auch in die Nähe neutönerischer New Yorker Bands rücken, wie zum Beispiel Gang Gang Dance. Im eben gehörten Song Michael ging das auch so ein bisschen in so eine chinesische Melodieführung. Dance Mother heißt das Album von Telepath. Danach kam ein Track mit einer sehr eigenen Rhythmik, einem sehr hurtigen Beat, der stoppte, dann in die Wiederholung ging, wieder stoppte, mit einer quellklaren Frauenstimme. Die gehört Eleni Mendel aus Los Angeles, die mit ihren drei Musikern als Band gewissermaßen das Artificial Fire Album vorlegt, das mir ausgesprochen gut gefällt. Es ist bluesig, es hat leichte Ausschweifungen ins Dissonante, ins Jazzige vielleicht, ins Improvisierende. Aber es sind immer Tracks, Songs, die schon gefasst sind. Eleni Mendel. Danach kam eine Band aus Australien. Der ein oder andere hat sie möglicherweise schon auf dem Haldern Festival gesehen. Viel mehr Fußspuren live haben sie, glaube ich, hier bei uns noch nicht hinterlassen. Die australische Band The Drones, deren Rockmusik klingt wie ohne jede Overdubs eingespielt, sehr trocken und karg. Havila heißt das Album, das neue von The Drones, aus dem ich einen Titel gespielt habe. Und gerade verklungen ist Jay Tillman, der einmal mehr beweist, dass nicht nur die Summe aller Stimmen bei den Fleet Foxes funktioniert, sondern auch seine eigene. Er nämlich ist Schlagzeuger und natürlich auch Sänger der Fleet Foxes und legt jetzt sein Soloalbum vor, Vacilando Territory Blues heißt es. Und aus diesem Album haben wir diesen kargen Bluegrass Blues, diese Ballade, gerade gehört. Ich schaue auf die Uhr, 2 Minuten nur noch, das ist ein bisschen bitter. Ich möchte mich verabschieden, ohne mich vorher bei dir und euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit, euch alles Gute zu wünschen für die Woche. Hoffentlich oder möglicherweise hören wir uns wieder am kommenden Sonntag. Mein Name ist Klaus Fier, alles Liebe, alles Gute. Und die letzten Sekunden verwenden wir auf die Red Hot Compilation Dark Was the Night, eine AIDS Benefits Compilation, die man nicht unbedingt nur als Gutmensch kaufen muss. Die ist so grandios besetzt, unter anderem auch mit Anthony. I was young when I left home. Alles Liebe, alles Gute, ciao. I was young when I left home, and I've been all rambling round. And I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, love to my home. And I never wrote a letter to my home. It was just the other day I was bringing home my pain, when I met an old friend I used to know. He said your mama was dead and gone, and baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. Not a shirt on my back, not a penny on my name, but I can't go home this way.